du bist verloren. Nein, nein, nein, das wird zu viel. Papa, geh doch schweige still. Wirst du dein Gemüt brechen, nicht mit Weibern hier zu sprechen. Hörst ja, wir sind beide hier. Stille, sag ich, schweige still. Immer still und immer still und immer still und immer still. Das Reich und die Höhle lebt sie auf die Tempelheide an. Wie was? Sie sollen Tempel sein? Stille, sag ich, schweige still. Wirst du immer so vermessen, deiner Eides nicht vergessen. Tamino, hör, du bist verloren. Gedenke an die Königin. Dazwischen geht sie mit oben. Ein Weiser prüft und achtet nicht, was der gemeine Pöbel spricht. Ein Weiser prüft, was mir beim Teufel lohnt. Sag Antonino, ist das wahr? Geschwätz von Weiber nachgesagt, von Heuchlern aber ausgedacht. Ist auch die Königin. Sie ist ein Weib, hat Weibersinn. Sei still, mein Wort, sei mir genug. Denk deiner Pflicht und handle klug. Warum bist du mit uns so schreien? Doch Papa, wie du schweigst, so rede. Ich möchte gerne bleiben. Dass ich nicht soll. Still, dass ich nicht kann das plaudern lassen. Dass du nicht kannst das plaudern lassen. Das war ich eine Schande.